Hi Leute, Smooth Operators, sanfte Bedienerinnen und Bediener, willkommen zur Aufbaumusik und heute zu einer Sonderfolge der Aufbaumusik. Es ist ein paar Tage vor Weihnachten 2025 und ich habe mir gedacht, für alle, die jetzt hier im Winter sitzen und vielleicht was feiern oder vielleicht nur die kalte Jahreszeit genießen, mache ich eine Winterplaylist. Das bedeutet, wir haben heute Songs aus Aufbauspielen, die im Winter spielen, die Winter-Themen haben oder ein DLC, ein Zusatzpaket haben mit Winterlandschaften oder ähnlichem. Oder wo es aus sonstigen Gründen irgendwie winterlich zugeht. Und die möchte ich heute präsentieren. Passend dazu habe ich ein kühles Getränk hier mit Eiswürfeln. Aber ich habe auch einen heißen Tee hier, also ich kann beides trinken. Und wenn Track 3 vom Industriegigant sich hier ausgedüdelt hat, legen wir direkt los mit dem ersten Track. Wunderbar, ihr kennt es vielleicht schon, Silent Night, Stille Nacht. Ein super cooles Arrangement aus dem DLC Carols, Candles and Candy für City Skylines. Keine Sorge, wir haben nicht viel Weihnachtslieder, aber an der einen oder anderen Stelle, da passte das doch eigentlich wunderbar. Das hier ist komponiert von Franz Xaver Gruber, vor langer Zeit wahrscheinlich, und hier arranged and performed by the fictional band Houston River Jazz Collective. Ein sehr schönes, entspanntes neues Arrangement dieses klassischen Weihnachtslieds, Und das mit dieser Fictional Band raff ich nicht so ganz. Hat jemand für das Spiel quasi sich eine Band ausgedacht oder so? Und die spielt dann im Spiel? Oder ist das so ein kleiner Joke vom Arranger? Ein Traum, super smoother Einstieg und es geht gleich weiter mit einem Winterlied. Vielleicht erkennst die ein oder andere, es ist Nocturne of Ice aus der Winterzeit des Spiels Stardew Valley. Zu Stardew Valley konnte ich ein bisschen mehr rausfinden. Hier haben wir einen Komponisten, der gleichzeitig der Spielentwickler auch ist. Concerned Ape ist der Spitzname oder der Künstlername und dahinter steckt wohl Eric Barone. Issues here. Sorry, hört ihr mich noch? Ah, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung, da hatten wir kurz ein paar Audio-Issues. Ist aber kein Problem, wir machen smooth weiter. Wie gesagt, Eric Brown hat dieses Spiel und den Soundtrack anscheinend im Alleingang entwickelt. Und das Spiel ist von 2016, ein Farm Life Simulation Game. Dazu später. Wir haben dann gleich noch einen Track. Und hier geht es jetzt weiter mit was ganz Speziellem aus der Serie Railway Empire. Haben wir Norway mit dem Icebreaker. Das passt natürlich auch hier zur Aufbaumusik. Der Sound ist ein ganz anderer. Der Komponist ist Dark Winterlich und das ist ein Tycoon-Simulationsspiel aus 2018. war auf allen Systemen verfügbar. Und ja, es hat so ein bisschen Cowboy-Ästhetik, Cowboy-Sound, weil es geht ja auch um Züge. Und hier eben in der Winter- und Eiszeit. Okay, der Track ist schon vorbei. Wir kommen zum nächsten. Was wir hier hören, ist aus dem Spiel Tiny Winter Glade. Entschuldigung, Tiny Glade. Und der Track heißt Tiny Winter Glade. Hier haben wir auch wieder eine Komponistin, Oda Tilsett. Und da gibt es sogar eine Auflistung der zwei Musiker, die Flöte und die Trompete. Wurden mir hier genannt Gilbu Tilsett und Oda Tilsett selber. Das ist ein Sandbox-City-Building-Game aus Schweden und es ist ganz neu. 2024. Klingt auf jeden Fall kühl. Es gehört zu den Cozy Games. Entspannende Spiele, nehme ich an, heißt es. Vielleicht ohne große Kämpfe, Herausforderungen oder ähnliches. Perfekt für die Aufbaumusik. Wir nähern uns dem nächsten Track aus dem Spiel Dawn of Man. Das ist jetzt ein ganz anderer Klang. Der Track heißt Desolate Winter. Das Spiel ist von 2019. Das ist ein Aufbauspiel eines spanischen Entwicklerstudios und der Komponist heißt José Luis González Castro. Es ist wohl ebenso ein Aufbauspiel, wie gesagt, spanisches Studio Madruga Works Und es scheint hier ein bisschen um die Entstehungsgeschichte der Menschheit zu gehen. Früher waren Winter auf jeden Fall härter als heute, wenn man sich vorstellt, nur vielleicht ein Tierfell als Kleidung zu haben und in einer Höhle zu wohnen und nicht in einem komfortablen, modernen Haus. Und wir nähern uns auch hier dem Ende des Tracks Desolate Winter von Dawn of Man und kommen zu einem weiteren Soundtrack für ein Spiel, das ich noch nie gehört habe. Schauen wir doch mal, und da gibt es den Eisschamanen. Hier handelt es sich um das Spiel RimWorld, ein Construction and Management Simulation Video Game. Scheint aber auch im Weltall zu spielen, wie ich das hier von den Visuals grob interpretiere. Wie gesagt, RimWorld, der Eisschamane, Eisschaman. Hier heißt der Komponist Alistair Lindsay und passenderweise kommt es aus einem kanadischen Studio und die wissen wahrscheinlich, wie man die Klänge so macht, dass sie sich kalt anhören. Der Game Designer heißt Tynan Sylvester, da ist er auch kalt, und das Ganze ist aus den Lydian Studios. Thank you. gibt anscheinend mehrere Erweiterungen und ähnliches für RimWorld und der Herr Lindsay hat sich da häufiger hervorgetan als Komponist für diese Reihe. Als nächstes kommen wir zu einem ganz besonderen Spiel, hier natürlich für die Reihe sehr relevant, Die Siedler. Und zwar Teil 5, Heritage of Kings, das Erbe der Könige. Da gibt es zwei Tracks heute, die wir hintereinander hören, aus organisatorischen Gründen. Und zwar starten wir da mit dem Track Frozen Time aus dem Siedler 5 Spiel Erbe der Könige. Hier steht Sound of Winter dabei. Ich weiß nicht genau, ob das im Hauptspiel dabei da war mit dem Winter oder ob das schon so eine Erweiterung war. Das Spiel ist von 2005, also etwas älter. Und ist ja deutsches Studio gewesen, glaube ich, Blue Byte, das dann später von Ubisoft übernommen wurde, hier in NRW in Mülheim an der Ruhr. Der Komponist der Siedler 5 Songs Soundtrack hieß Michael Pummel und gehört, glaube ich, zu der Dynamedion-Gruppe, die dann auch später für viele andere Aufbauspiele den Soundtrack gemacht hat. Und Siedler 5 war anscheinend bei Fans nicht so beliebt, denn es wurde mehr gekämpft und es war das erste komplett in 3D und es ging weniger ums Aufbauen. Und jetzt sind wir schon im zweiten Track, Tales of the Snow, ebenso aus Siedler 5. Das war Tales of the Snow von Siedler 5 und wir hatten leider ein paar Audio-Probleme jetzt gerade hier und es geht jetzt gleich weiter mit dem nächsten Track und zwar wieder aus Stardew Valley, Winter Festival. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass jemand alleine dieses Spiel gebaut und komponiert hat. Und das ist oft als eines der besten Videospiele überhaupt zitiert wird. Es hat über 41 Millionen Kopien, also Varianten. Es wurden über 41 Millionen Exemplare davon verkauft bis Dezember 24. Und das Winterfestival geht zu Ende und wir kommen zu einem völlig anderen Spiel aus einer Reihe, die ich ebenso wieder nicht kenne. Winter Entombs You von Dwarf Fortress. Wir hören den Wind heulen und die kalte, eisige Stimmung hier in dem Track Winter Entombs You. Der Komponist heißt Dabu, ist sein Künstlername von Omar Dabus oder Dabus. Fortress hatte vorher den Titel Slaves to Armok, God of Blood, Chapter 2, Dwarf Fortress. Da finde ich den etwas kürzeren Titel Dwarf Fortress doch etwas eingängiger. Construction and Management Simulation Game und Roguelike Indie Video Game. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Eine Korrektur natürlich, Construction und Management Simulation verstehe ich sehr wohl, aber diesen Roguelike-Teil habe ich nicht verstanden. Das Spiel ist aus dem Jahr 2002 als Freeware und dann 2006 Release der Alpha-Version, alles ein bisschen kompliziert mit solchen Indie-Games. Wir sind jetzt wieder hier und starten direkt in den nächsten Track, New Snow aus dem Tiny Glade Soundtrack. Angenehm ruhiger, sehr reduzierter Soundtrack. Genau meine Wellenlänge hier nochmal von Oda Tilset, das kleine schwedische Entwicklerstudio mit zwei Leuten, glaube ich. Wunderbar, perfekt für die Aufbaumusik. Winter-Soundtracks in Spielen, auch Nicht-Aufbauspielen, haben häufig ja so eine Qualität, so ein bisschen was Fragmentiertes, bisschen was mit viel Hall, einzelne hohe Töne, die so ein bisschen an Eiskristalle oder ähnliches erinnern. Und das erkenne ich hier auch wieder bei New Snow. Als nächstes haben wir was ziemlich Außergewöhnliches, was auch musikalisch hier ein bisschen aus der Reihe tanzt. Der Song heißt Troika aus dem Spiel Soviet Republic. City Builder und Construction and Management Simulation Game aus dem Jahr 2024. Es ist seit 2019 im Early Access erhältlich gewesen. Aus einem slowakischen Spielstudio 3D Vision und das Spiel, der volle Titel ist Workers and Resources, Soviet Republic. Der Komponist heißt Rotem Hecht. Was an mehreren Stellen interessant ist für mich, es hört sich für mich an wie eine seltsame Übersetzung aus Red Herring, aber ohne die richtigen Fälle zu beachten. Rotem Hecht. Was ist das Genitiv? Wessen Hecht? Nee, wem? Oh, Dativ? Whatever. Troika heißt übrigens Schlitten, deswegen passt es hier gut rein. Wir haben mal was ganz Besonderes. Das Spiel heißt Laisara oder Laisara oder Laisara. Weiß man nicht genau. Und das ist ein Aufbauspiel, das immer noch im Early Access ist. Und das spielt im Himalaya. Und man muss so ein Dorf an einem Berg bauen. Sehr interessant sieht es aus. Das Spiel ist von dem Studio Quite Okay Games. Mediocrities lässt grüßen. Das ist das erste Spiel dieses Studios. Die sind in Warschau angesiedelt. Der Komponist heißt Bartosz Pokrywka. Dieser wunderbare Track heißt Afterwards. Ich weiß aber leider nicht, ob an dieser Stelle im Spiel Schnee ist. Ich meine, im Himalaya ist oft Schnee, aber es war nicht herauszufinden, welcher der Tracktitel an einer Stelle im Spiel kommt, wo auch tatsächlich Schnee fällt. Deswegen habe ich einfach den ausgewählt und ich hoffe, es schneit vielleicht an der Stelle im Spiel. Und das ist auch schon der vorletzte Track. Ich hoffe, euch hat hier die Sonderfolge zu den Winter- und Weihnachtssongs gut gefallen. Als letztes spielen wir nochmal was von Cities Skylines, nämlich eine ebenso neue Interpretation des Songs Holy Night, komponiert von Adolf Adam. Und hier auch wieder die Fictional Jazz Band Jazz Enclave. Bis dahin, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Lasst es ja locker ausklingen. Genießt Aufbauspiele und Aufbaumusik. Wir hören uns. Ciao.